wird in diesem Jammertale für meinen Geist die Zuflucht sein. Wo wird die Zuflucht sein? Allein zu Jesu Vaterhänden, allein zu Jesu Vaterhänden will ich mich in der Schwachheit wenden. Allein zu Jesu Vaterhänden will ich mich in der Schwachheit wenden. Allein zu Jesu, zu Jesu Vaterhänden. Allein zu Jesu Vaterhänden will ich mich in der Schwachheit wenden, sonst weiß ich weder aus noch ein. Allein zu Jesu Vaterhänden will ich mich in der Schwachheit wenden, sonst weiß ich weder aus noch ein, weder aus noch ein, weder aus noch ein. Sonst weiß ich weder aus noch ein, sonst weiß ich weder aus noch ein, weder aus noch ein, sonst weiß ich weder aus noch ein. Thank you. Zuflucht sein, wo wird in diesem Jammertal für meinen Geist die Zuflucht sein, wo wird die Zuflucht sein? Wo wird in diesem Jahr